Erst derweil die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab der Herr sie 7 Jahre lang in die Hand der Midianiter. Zweiter, die Midianiter wurden stärker als Israel, deshalb suchten die Israeliten Schutz in Schluchten, Hüllen und Bergfestungen, die sie in den Bergen bauten. Dritter, immer wenn die Israeliten gesät hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und andere Völker aus dem Osten, um sie anzugreifen. Vierter, sie lagerten sich im Land und zerstörten die Ernte bis nach Gaza, so dass in Israel keine Lebensmittel mehr übrig blieben, weder Schafe, Rinder noch Esel. Fünfter, sie kamen mit ihren Herden und Zelten in großer Zahl, wie Heuschrecken, denn sie und ihre Kamele waren unzählbar, und sie fielen in das Land ein, um es zu verwüsten. Sechster, Israel wurde durch die Midianiter sehr geschwächt, deshalb riefen die Israeliten den Herrn um Hilfe an. Siebter, als die Israeliten wegen der Midianiter zum Herrn riefen, achter, sandte der Herr einen Propheten zu den Israeliten, der zu ihnen sagte, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt, wo ihr Sklaven wart. Neunter, ich habe euch aus der Macht der Ägypter und aller eurer Unterdrücker gerettet, sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Zehnter, ich sagte euch, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt meinem Befehl nicht gehorcht. Elfter, dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter eine Eiche in Ophra, die Jos, dem Abisriter, gehörte, während sein Sohn Gideon gerade Weizen in einer Kelter drosch, um ihn vor den Midianitern zu verstecken. Zwölfter, der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du starker Krieger. 13. Gideon antwortete ihm, entschuldigen Sie, mein Herr. Wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo sind all seine Wunder, von denen unsere Väter uns erzählten und sagten, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Aber jetzt hat der Herr uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. 14. Da wandte sich der Herr ihm zu und sagte, geh mit deiner Kraft und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. 15. Er antwortete ihm, entschuldigen Sie, Herr. Wie soll ich Israel retten? Mein Stamm ist der Schwächste in Manasse, und ich bin der Unwichtigste in meiner Familie. 16. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein, und du wirst die Midianiter besiegen, als wären sie nur ein einziger Mann. 17. Gideon sagte zu ihm, wenn du mir wirklich wohlgesinnt bist, dann gib mir ein Zeichen, dass du mit mir sprichst. 18. Bitte geh nicht weg, bis ich zurückkomme und dir meine Opfergabe gebracht habe. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurückkommst. 19. Gideon ging hinein und bereitete ein Ziegenböckchen und ungesäuerte Kuchen aus Mehl zu. Er legte das Fleisch in einen Korb und die Brühe in einen Topf, dann brachte er alles unter die Eiche und stellte es dem Engel hin. 20. Der Engel Gottes befahl ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen, lege sie auf diesen Stein und gieße die Brühe darüber. Gideon tat, was ihm gesagt wurde. 21. Der Engel des Herrn berührte mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Kuchen. Dann kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Opfer, danach verschwand der Engel des Herrn vor Gideons Augen. 22. Gideon erkannte, dass es der Engel des Herrn gewesen war, und rief aus, weh mir, Herr, mein Gott. Ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. 23. Der Herr antwortete ihm, sei ruhig, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. 24. Danach baute Gideon dort einen Altar für den Herrn und nannte ihn, der Herr ist Frieden. Dieser Altar steht bis heute in Ophra, das den Abisritern gehört. 25. In derselben Nacht befahl der Herr Gideon, nimm 10 deiner Diener und einen 7-jährigen Stier. Zerstöre den Baalsaltar deines Vaters und fälle den Aschera-Pfahl, der daneben steht. 26. Danach baue einen Altar für den Herrn, deinen Gott, auf der Spitze dieser Festung. Nimm den 2. Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Pfahls, den du gefällt hast. 27. Gideon nahm 10 seiner Diener und tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Weil er sich aber vor seiner Familie und den Leuten der Stadt fürchtete, es am Tag zu tun, erledigte er es in der Nacht. 28. Als die Leute der Stadt am nächsten Morgen aufstanden, sahen sie, dass der Baalsaltar zerstört und der Aschera-Pfahl daneben gefällt war. Der 2. Stier war auf dem neu gebauten Altar geopfert worden. 29. Die Leute fragten einander, wer hat das getan? Als sie nachforschten, erfuhren sie, Gideon, der Sohn von Jos, hat das getan. 30. Die Leute der Stadt forderten von Jos, gib deinen Sohn heraus. Er muss sterben, weil er den Baalsaltar zerstört und den Aschera-Pfahl daneben gefällt hat. 31. Jos antwortete der Menge, die ihn umringte, wollt ihr für Baal kämpfen oder ihm helfen? Wer für ihn kämpft, soll noch vor morgen getötet werden. Wenn er ein Gott ist, soll er selbst für sich kämpfen, weil man seinen Altar zerstört hat. 32. Deshalb nannte man Gideon an diesem Tag Jerubbaal, was bedeutet, Baal soll gegen ihn kämpfen, weil er seinen Altar zerstört hatte. 33. Alle Midianiter, Amalekiter und die Völker aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Fluss und lagerten in der Ebene Jezreel. 34. Der Geist des Herrn kam über Gideon, so dass er in die Posaune blies und die Abisriter aufrief, ihm in den Kampf zu folgen. 35. Gideon sandte Boten durch ganz Manasse, um die Menschen zum Kampf aufzurufen, er sandte auch Boten nach Asser, Sebulon und Naphtali, und diese kamen ebenfalls, um sich ihm anzuschließen. 36. Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel wirklich durch meine Hand retten willst, wie du es gesagt hast, 37. Ich werde ein Schafsfell auf den Dreschplatz legen. Wenn nur auf dem Feld Tau ist, aber der ganze Boden trocken bleibt, dann weiß ich, dass du Israel durch meine Hand retten willst, wie du es gesagt hast. 38. Und so geschah es. Als Gideon am nächsten Morgen früh aufstand und das Fell ausdrückte, konnte er eine ganze Schale voll Wasser aus dem Tau pressen. 39. Aber Gideon sagte zu Gott, bitte werde nicht zornig auf mich, wenn ich noch einmal spreche. Lass mich nur noch einen Versuch mit dem Fell machen, diesmal soll nur das Fell trocken bleiben, aber überall sonst auf dem Boden soll Tau sein. 40. Gott tat es in dieser Nacht so, dass nur das Fell trocken blieb, aber überall sonst auf dem Boden Tau lag.